Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des Hörspiels. Wir wiederholen heute ein Hörspiel des jungen österreichischen Autors Mike Makart. Seinen Erstling, den wir im Jahre 1994 produzierten. Die Anstalt. Ein Hörspiel von Mike Markert. Einer der Pfleglinge beginnt die Schilderung merkwürdiger Sterbefälle, die sich innerhalb seiner Verwandtschaft ereignet haben, immer damit, ausdrücklich zu betonen, dass es in seiner Verwandtschaft seit Generationen seltsame Todesfälle gegeben hat, bis zum heutigen Tag. Der Erzählende, Pflegling 1, sitzt mit zwei weiteren Pfleglingen, die ihm jedoch wortlos zuhören, auf einer Bank im Anstaltspark. Einer der zuhörenden Pfleglinge fährt mit seinem rechten Fuß, der in einem schweren, dunklen Schuh steckt, auf dem Kiesweg, der durch den Anstaltspark führt und an welchem Bänke aufgestellt sind, ständig etwa 20 Zentimeter vor und nach kurzer Pause wieder zurück. Immer wieder vor und zurück. Seit Generationen hat es innerhalb meiner Verwandtschaft seltsame Todesfälle gegeben, bis zum heutigen Tag. Auch einer meiner Schwager ist auf äußerst eigentümliche und mysteriöse Art und Weise ins Leben gekommen, wenngleich sein Tod nicht wirklich erwiesen ist, weil seine Leiche noch nicht gefunden worden ist. Bis zum heutigen Tag. Meine Schwester saß mit ihrem Mann, meinem Schwager also, arglos beim Frühstück. Sie saßen sich wortlos gegenüber, wobei er, mein Schwager, sich hinter einer Zeitung verbarg. Manchmal kam für wenige Augenblicke seine Hand hinter der Zeitung, die er dann umständlich mit einer Hand zu halten beschäftigt war, hervor, um über den Tisch tastend entweder nach einem Stück Gebäck, das er zuvor mit Butter und Marmelade bestrichen hatte, oder seiner Pfeife, die er immer wieder am Tisch ablegte, zu greifen. Sichtbar waren von ihm, meinem Schwager, aber die meiste Zeit, so hat es mir meine Schwester erzählt, nur jene Teile seiner Hände, die auf der ersten und der letzten Seite der seinen, meines Schwagers Kopf und Körper verdeckenden Zeitung lagen. Plötzlich, so hat es mir meine Schwester geschildert, von einem Augenblick zum anderen, flatterten die einzelnen Blätter der Zeitung, die er, ihr Mann, mein Schwager, einen Moment davor noch in den Händen gehalten hatte, da seine des Schwagers Hände, die die Zeitung gehalten hatten, von ihr, seiner Frau, meiner Schwester noch gesehen worden waren, rascheln zu Boden. Sie, meine Schwester, sprang auf, den Platz jedoch, auf dem ihr Mann, mein Schwager, gesessen war, fand sie leer. Die Blätter der Zeitung, die er, ihr Mann, mein Schwager, zuvor gelesen hatte, lagen durcheinander am Boden, wodurch sie, meine Schwester, nachträglich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen konnte, welchen Artikel er, ihr Mann, mein Schwager, im Augenblick seines Verschwindens gerade gelesen hatte. Sie, meine Schwester, ordnete die Zeitung, die, nachdem ihr Mann, mein Schwager, von einem Augenblick zum anderen verschwunden war, zu Boden gefallen war, wobei die einzelnen Blätter der Zeitung auseinandergefallen waren. Und sie, meine Schwester, ist mittlerweile nach oftmaligem Durchlesen der gesamten Zeitung, einschließlich des Inseratenteils, zu der Vermutung gelangt, dass er, ihr Mann, mein Schwager, im Moment seines Verschwindens gerade jeden Artikel gelesen haben musste, der vom Mord eines Bäckers an seiner Frau berichtete. Wobei, so war in dem Artikel zu lesen, der Mörder noch flüchtig sei, bis zum heutigen Tag übrigens. Das hat mir meine Schwester erst gestern brieflich mitgeteilt. Darin gründen auch die Hoffnungen meiner Schwester, dass sich der Fall des Verschwindens ihres Mannes, meines Schwagers, in dem Augenblick aufklären könnte, in dem der Mordfall, in dem ein Bäcker seine Frau ermordete und seither flüchtig ist, zu einer Lösung kommt. Es hat in meiner Verwandtschaft eine Vielzahl seltsamer Todesfälle gegeben, seit Generationen bis zum heutigen Tag. Einer der Pfleglinge fällt durch seine Schweigsamkeit auf. Er hat während der ganzen Zeit seines Aufenthalts in der Anstalt noch kein einziges Wort gesprochen. Nicht mit dem Pflegepersonal, nicht mit den Ärzten und auch nicht mit den Pfleglingen. Und durch seinen zwergenhaften Wuchs. Unter den Pfleglingen der Anstalt geht nun seit einiger Zeit das Gerücht, welches er schon allein dadurch, dass er während der ganzen Zeit seines Aufenthalts in der Anstalt noch kein einziges Wort mit dem Pflegepersonal, den Ärzten und den Pfleglingen gesprochen hat, weder zu bekräftigen noch abzuschwächen imstande ist. Das besagt, von klein auf ist er dazu erzogen worden, ein Schimpansenimitator zu sein. Von seinen Eltern ist er von klein auf dazu erzogen worden. Darüber hat er in der ganzen Zeit seines Aufenthalts nichts erzählt. Er hat in der ganzen Zeit seines Aufenthaltes überhaupt noch nichts erzählt. Er muss zumindest 69 Jahre alt sein. Er ist jugendlichen Alters. Jener Pflegling, der von seinen Eltern von klein auf dazu erzogen worden ist, ein Schimpansenimitator zu sein, der während der ganzen Zeit seines Aufenthalts in der Anstalt noch kein einziges Wort gesprochen hat, nicht zum Pflegepersonal, nicht zu den Ärzten und auch nicht zu den anderen Pfleglingen und der von zwergenhaftem Wuchs ist, ist jugendlichen Alters. Wenn er sich im weit verzweigten Geäst jenes Baumes, der einen nur niedrigen Stamm hat und eine mächtige Krone, wodurch er einen unnatürlich verwachsenen Eindruck erweckt, tummelt, ist er von jugendlicher Wendigkeit. Einige der Pfleglinge treffen sich nachmittags regelmäßig im Buffet, der Kantine, am Haupttor des Anstaltsgeländes. Pfefferminztee, ein Glas Pfefferminztee. Pfefferminztee. Ja, Pfefferminztee. Pfefferminztee. Pfefferminztee. Ein Glas Pfefferminztee, bitte. Jene Pfleglinge, die sich regelmäßig nachmittags im Buffet, in der Kantine, am Haupttor des Anstaltsgeländes treffen und Pfefferminztee bestellen, legen Wert darauf, an einem der Tische, die in jenem Teil des Buffets, der Kantine, stehen, der von der Tür des am Haupttor des Anstaltsgeländes sich befindenden Buffets, der am Haupttor des Anstaltsgeländes sich befindenden Kantine, nicht eingesehen werden kann, Platz nehmen zu können. Steht der Pfefferminztee in durchsichtigen Gläsern vor Ihnen, verlieren die Pfleglinge jede Scheu und Heimlichkeit, wo diese, die Scheu und Heimlichkeit doch, als Sie, jene Pfleglinge, die sich regelmäßig nachmittags im Buffet, in der Kantine, am Haupttor des Anstaltsgeländes treffen und unabhängig von der Jahreszeit Pfefferminztee bestellen, wobei sie Wert darauf legen, gerade an einem der drei Tische Platz nehmen zu können, die in jenem Teil des Buffets, der Kantine, stehen, der von der Tür des Buffets, der Kantine, aus nicht eingesehen werden kann. Das Buffet, die Kantine, betreten haben, den bereits im Buffet, in der Kantine, sich aufhaltenden Pfleglingen und Besuchern offensichtlich gewesen ist. Deines habe ich noch nicht gehabt. Ja. Ich habe noch mit keinem getauscht. Tauschen wir. Und wir. Ja, und wir. Die Pfleglinge nehmen ihre Glasaugen aus den Augenhöhlen und tauschen sie untereinander aus. Dann verlassen sie das Buffet, die Kantine. Im Anstaltspark treffen sie auf einen anderen, allein den Kiesweg entlang spazierenden Pflegling. dadurch sind die Bilder zu vertauschen. Wenn man sich in einem Moment der Erinnerung verirrt hat und man aus diesem Moment naturgemäß nicht herauszufinden imstande ist, kann man so diese Erinnerungen in ihrer Gesamtheit herausnehmen, um sich neue Erinnerungen anzueignen. Auf diese Art und Weise macht man die Vergangenheit jener Pfleglinge, die das Glasauge davor schon in ihren Augenhöhlen getragen haben, zu seiner eigenen. Die Anzahl jener Pfleglinge, die sich nachmittags regelmäßig im Buffet in der Kantine am Haupttor des Anstaltsgeländes an einem der drei Tische, die in dem Teil des Buffets, der Kantine, stehen, der von der Tür des Buffets, der Kantine, aus nicht eingesehen werden kann, treffen und ausschließlich, ganz unabhängig von der Jahreszeit, Pfefferminztee bestellen und die, sobald der Pfefferminztee vor ihnen am Tische steht und sie diesen getrunken haben, jede Scheu und Heimlichkeit, die ihnen beim Betreten des Buffets, der Kantine, am Haupttor des Anstaltsgeländes von den bereits im Buffet, in der Kantine, sich aufhaltenden Pfleglingen und den Besuchern deutlich angesehen worden ist, verlieren und ihre Glasaugen aus den Augenhöhlen holen, um diese untereinander zu vertauschen, wodurch sie Erinnerungen als Ganzes entfernen können und sie imstande sind, die Vergangenheit jener Pfleglinge, die das Glasauge zuvor getragen haben, für sich zu beanspruchen, variiert. Allein dadurch, dass manchmal neu eingelieferte Pfleglinge Zugang zu den regelmäßig nachmittags im Buffet in der Kantine am Haupttor des Anstaltsgeländes erfolgenden Treffen finden, ist der Zustand noch nicht eingetreten, dass ständig die Vergangenheit aller an diesen regelmäßig stattfindenden Treffen beteiligten Pfleglinge in den Köpfen aller an diesen regelmäßig stattfindenden Treffen beteiligten Pfleglinge kreist. Man befindet sich auf der Heimfahrt von einer Wanderung, welche die Pfleglinge über Wiesen, durch Wälder und in ein ländliches Gasthaus geführt hat. Die Pfleglinge haben im Autobus Platz genommen und blicken arglos nach draußen. Der Autobus selbst hat die Haltestelle bereits verlassen und befindet sich in voller Fahrt. Einer der Pfleglinge entdeckt auf dem Seitenfenster, rechts neben ihm, außen sitzend einen Käfer. Auf dem Fenster außen sitzt ein Totenkäfer, ein Blaps Mortisaga. Er gehört der Familie der Schwarzkäfer, der Tenebrionidae, an. Ist, wie der Name Schwarzkäfer schon aussagt, schwarz und in diesem Fall etwa 2,5 Zentimeter groß und sitzt neben mir außen auf dem Seitenfenster. Zur Familie der Schwarzkäfer, der Tenebrionidae, zählen in Mitteleuropa 74 bzw. 78 Arten aus 37 bzw. 40 Gattungen, wobei die jeweils höhere genannte Zahl, also 78 Arten aus 40 Gattungen, gegenwärtig durch Einbürgerung der einen oder anderen Art sowie dadurch, dass die eine oder andere Art im Grenzgebiet bereits nachgewiesen ist und eine Ausbreitung zu erwarten ist, als die tatsächliche angenommen werden kann. Zur Gattung der Totenkäfer gehören schwarze, große Käfer, von welchen 6 Arten auch in Mitteleuropa ansässig sind. Das sich diese kleinen Füße bei voller Fahrt außen auf der Scheibe halten können. Für die in den Tropen vorkommenden Arten trifft die Bezeichnung Schwarzkäfer, die lateinische Benennung lautet Tenebrionidae, nicht generell zu. Dort begegnet man den verschiedensten Farbvariationen. Auch ist der Formenreichtum so groß, dass es kaum eine Käferfamilie gibt, welcher der eine oder andere Käfer aus der Familie der Schwarzkäfer nicht ähnlich ist. Sie sind wärmeliebend und leben in faulen und morschen Pflanzenteilen, in verpilztem Holz, unter Falllaub, Stroh und Heu, sowie in Kellern und Stallgebäuden. Das Blut der Käfer ist farblos, kann in Einzelfällen aber auch gelb, rot oder sogar grün sein. Es kreist nicht in Adern, sondern strömt in Körperhöhlungen und Gewebelücken und wird vom Herzen, das ein schlauchförmiges Rohr mit paarigen seitlichen Öffnungen ist, gepumpt. Dass sich diese kleinen Füße bei voller Fahrt außen auf der Scheibe halten können. Das Gehirn der Käfer liegt unter dem Halsschild, im ersten von drei Brustabschnitten, die als Pro-, Meso- und Metathorax bezeichnet werden und besteht ebenfalls aus drei Teilen, dem Rand-, Kasten- und dem Rundgehirn, wobei das Randgehirn die Eindrücke, welche die Sinnesorgane, das sind die Komplexaugen, die sich aus Einzelaugen, aus Omatidien zusammensetzen und die Fühler oder Antennen aufnehmen, verarbeitet und für die Steuerung der Mundwerkzeuge und der Beine, die Käfer besitzen sechs Beine, verantwortlich ist. Das Kastengehirn ist ein äußerst ausgefeiltes System, welches das Verständnis für die Jahreszeiten und die Räumlichkeiten, in welchen sich der Käfer aufhält, schafft und dem Käfer somit die Möglichkeit gibt, Vorräte sinnvoll anzulegen und entsprechend zu lagern. Das Rundgehirn, das aus einer meterlangen, hauchdünnen Röhre, die zu einer Kugel zusammengeballt ist, besteht, steuert das Bewusstsein des Käfers für räumliche Veränderungen. Dadurch sind Käfer in diesem Fall ein Puppenkäfer, ein Blaps Mortisaga, welcher der Familie der Schwarzkäfer zugehörig ist, in der Lage, längere Strecken auf Außenscheiben von Autos, Autobussen und Eisenbahnwaggons zu bewältigen. Bei Erreichen des von ihnen vorgesehenen Fahrzieles springen sie ab. Diesen Bewegungsablauf des Abspringens, bei dem diese kleinen Beine, die durch kreisförmig angeordnete Saugnoppen auf Außenscheiben in voller Fahrt befindliche Autos, Autobusse und Eisenbahnwaggons zu sitzen imstande sind, sich federnd durchstrecken, koordiniert wiederum das Randgehirn, woraus deutlich wird, um was für ein komplexes und intelligentes Wesen es sich bei einem Käfer, in diesem Fall einem Totenkäfer, einem Blaps Mortisaga aus der Familie der Schwarzkäfer, der Tenebrionidae, handelt. Jetzt ist er gesprungen. Der Käfer ist abgesprungen während der Fahrt. Deutlich war zu sehen, wie die kreisförmig angeordneten Saugnoppen sich gelöst haben und der Käfer durch federndes Durchstrecken seiner sechs Beine abgesprungen ist. Jetzt ist er auf die Scheune da drüben hinter dem Haus zugehüpft und darin verschwunden. Oh. Ein Pflegling erzählt jenen Pfleglingen, die neben ihm auf der Parkbank im Anstaltsgelände Platz genommen haben, die vor sich hinschauen, sich stumm verhalten, die graue Filzkappen weit ins Gesicht gezogen haben, die grüne Ärmel und ockerbraune Bügelfalten tragen, die nicht bemerken, dass die Zeiger der an ihren Handgelenken festgemachten Armbanduhren nicht mehr in Bewegung sind oder sich der vorgeschriebenen Geschwindigkeit der Zeit widersetzen und langsam hinterhermarschieren, als sei damit etwas gewonnen. Ich bin Pfarrer gewesen, für weniger als 100 Seelen, beinahe 1300 Meter über dem Meer. Nach Ausbleiben eines strengen Winters blieben die sonst auf die Schneeschmelze zurückzuführenden wilden, weit aus ihrem vorgegebenen Lauf springenden Bäche aus. Die Lawinenabgänge und die Muren, worauf die durchschnittliche Anzahl der jährlich abzuhaltenden Totenmessen drastisch unterschritten zu bleiben drohte. Darum erschlug ich die 7 ältesten Dorfbewohner innerhalb einer Nacht mit dem Messkelch. Den Messkelch habe ich daraufhin sorgsam gereinigt und gleich wieder an den ihm zugedachten Platz gestellt. Einmal jede Woche habe ich im Haus des größten Bauern, Meierhofer, zu Mittag gegessen. Einmal jede Woche habe ich im Haus des größten Bauern, Meierhofer, zu Mittag gegessen. Einmal jedes Jahr habe ich im Haus des Bauern, Meierhofer, der Frau des Bauern Meierhofer ein Kind gemacht. Was wird aus einem Menschen, wenn er von oben in die sich drehenden Rotorblätter eines Hubschraubers fällt? Wird er in Scheiben geschnitten oder fällt er wie eine abgeschlagene Katze in weitem Bogen durch die Luft zu Boden? Die Katzenaugen an den Straßenbegrenzungspfosten leuchteten, als sie während der langen nächtlichen Fahrt auf französischen Straßen vom Scheinwerferlicht des Kleinwagens getroffen wurden, heller als die Katzenaugen an der Katze, die kurz und bloß undeutlich in den kegelförmigen Lichtbündeln der Scheinwerfer auftauchte und mit einem dumpfen, aber lauten Geräusch zur Seite geworfen wurde. Später wechselte man von der französischen Überlandstraße, auf der man sich nachts stundenlang mit seinem Kleinwagen befunden hatte, auf einen Schotterweg, über welchen man laut in einem Rasthaus eingeholter Auskunft sein Ziel, eine kleine Hütte, die man bereits in Châtellerault durch Vermittlung eines Bekannten gemietet hatte. Man hatte auch den Schlüssel sofort ausgehändigt bekommen, nach nur mehr wenigen Kilometern Fahrt erreichen sollte. Man kam aber, ganz im Gegensatz zur zuvor gehegten Hoffnung, sein Ziel, eine kleine Hütte, über einen Schotterweg nur nach wenigen weiteren Kilometern Fahrt zu erreichen, mit defektem Motor schon nach wenigen 100 Metern weiterer Fahrt auf eben diesem Schotterweg, an den an gerade jener Stelle, an welcher der Kleinwagen ausrollte, zu einer Seite eine ausgedehnte Wiese angrenzte und zur anderen eine größere Baumgruppe zu stehen und verblieb im Kleinwagen, während der andere über die Wiese davonlief, um in jenem Haus, dessen Lichter man sehen konnte, das aber, so dachte man, zumindest mehrere Kilometer entfernt sein musste, Hilfe zu holen. Man wartete also im Kleinwagen, der zuvor auf dem Schotterweg mit defektem Motor ausgerollt war, während der andere über jede ausgedehnte Wiese, die an gerade der Stelle, an welche der Kleinwagen ausgerollt war, zu einer Seite hin sich erstreckte, davongelaufen war, um Hilfe in jenem Haus zu holen, dessen Lichter man auch vom Kleinwagen aus sehen konnte, das aber zumindest mehrere Kilometer, so hatte man, als der Kleinwagen ausgerollt war, sofort gedacht, entfernt sein musste, und man verriegelte, als plötzlich, wenn auch nicht das Gefühl der Angst, oder merkliches Unbehagen in einem aufkam, die Türen des Kleinwagens von innen und schaltete das Standlicht, das brennen zu lassen man anfangs für sinnvoll gehalten hatte, aus und schaute dem anderen, der über jene ausgedehnte Wiese, die an gerade der Stelle, wo der Kleinwagen mit defektem Motor ausgerollt war, an den Schotterweg angrenzend davongelaufen war und sich soeben in der Dunkelheit in nichts auflöste, nach. Und als er nicht mehr zu sehen war, fixierte man jenes beleuchtete Haus, auf das der andere zulief, umso absurd der Gedanke angesichts der großen Entfernung, die zumindest mehrere Kilometer betragen musste, jenes beleuchteten Hauses auch war, vielleicht die Ankunft des anderen, der gerade davon gelaufen war, um in jenem Haus, dessen Lichter man sehen konnte, das aber zumindest mehrere Kilometer entfernt sein musste, Hilfe zu holen, eben dort festzustellen. Pflegling springt vom Dach des Gebäudes, wird von den Rotorblättern erfasst und in weitem Bogen durch die Luft zu Boden. Sie hörten Die Anstalt, ein Hörspiel von Mike Markert. Pflegling 1, Fritz Schedivi. Pflegling 2, Henning Schlüter. Pflegling 3, Renato Grünig. Pflegling 4, Harald Hallgard. Pflegling 5, Kurt Ackermann. Pflegling 6, Balduin Baas. Sprecher, Uwe Preuß. Ton, Peter Nielsen. Schnitt, Christine Rockstroh. Regieassistenz, Daniela Staats. Regie, Christiane Ohaus. Dramaturgie Rüdiger Krämer. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1994.